Dann fließen wir tatsächlich zu unserem dritten Vortrag in unserer Vortragsreihe, Veganismus mehr als Bewusstsein. Heute geht es um das Mensch-Tier oder die Mensch-Tier-Verhältnisse aus Sicht der kritischen Theorie. Und zu Gast ist heute Thomas aus Jena, hat einen weiten Weg hierher gefunden. Thomas Krüge, genau. Und ja, also wie immer haben wir das Problem, der eine oder andere wird schon wissen, der schon da war, dass wir nicht so extrem gut finanziert wurden und deswegen würde ich dann im Laufe der Zeit nochmal so eine Spendenbox geben und wir müssen halt keine eine oder andere reinschmeißen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und danke Thomas, dass du da bist. Und okay, also Vortrag heißt sozusagen Animal Rights zur kritischen Theorie des Mensch-Tier-Verhältnisses. Ich danke erstmal den Organisatoren für die Einladung für die Vortragsreihe und möchte mit einem persönlichen Bezug beginnen, den ich zu dem Thema habe. Und ja, als ich mich Ende der 1990er Jahre dazu entschieden habe, vegan zu leben, da war es im Grunde kein, nicht sozusagen einem hippen Lifestyle geschuldet und auch nicht im Grunde eine persönliche Schrulle, in der man sich irgendwie so eine Art Selbstfindung oder sowas haben möchte, sondern vielmehr war Veganismus für mich ein Aspekt von vielen, sich sozusagen kritisch mit der Gesellschaft und ihren Ausbeutungs-, Unterdrückungs- und Gewaltverhältnissen auseinanderzusetzen. Insofern lag es auch nahe, sich mit einer theoretischen Strömung näher zu beschäftigen, die meiner Meinung nach wie keine andere einen im Grunde emphatischen und auch programmatischen Bezug zur kategorialen Kritik der Gesellschaft herstellte, nämlich der kritischen Theorie, beziehungsweise der kritischen Theorie der Gesellschaft. Und die möchte ich hier in Bezug auf das Mensch-Tier-Verhältnis ein Stück weit entfalten. Okay, also in der Auseinandersetzung mit dem Mensch-Tier-Verhältnis fällt mir immer wieder auf, dass sowohl Verfechter des Veganismus als auch jene, die sich irgendwie dazu berufen fühlen, gegen diesen zu polemisieren, im Grunde häufig von ähnlichen oder gleichermaßen fragwürdigen Prämissen, also Voraussetzungen ausgehen, die sie eben jeweils im Grunde entgegengesetzt instrumentalisieren, um das eigene, wunschgeprägte, möchte ich sagen, Vorurteil durch nachholende Rationalisierung zu bestätigen. Etwa wenn zum Beispiel ein ontologischer, also Ontologie ist die Lehre vom Sein, ein ontologischer Naturbegriff bemüht wird, um im Verweis auf die nächsten Verwandten aus dem Reich der Tiere zu unterstellen, dass der Mensch anatomisch und physiologisch von Natur aus Pflanzenfresser sei, wie man das häufig hört aus veganer Kreisen. Nicht genug, dass solche naturalistischen Fehlschlüsse den Unterschied zwischen Sein und Sollen sich nicht bewusst machen, so heißen, dass etwas irgendwie ist, heißt nicht, dass es auch so sein soll oder gar immer so sein müsse. Darüber hinaus blamiert man sich noch mit der empirischen Tatsache, dass diese nächsten Verwandten, also zum Beispiel Schimpansen, Bonobos etc., nicht unerhebliche Mengen an Tieren sozusagen verzehren, meistens Insekten, aber es ist zum Beispiel auch für Bonobos beschrieben worden, dass die durchaus auch andere Primaten jagen, nämlich Mangaben zum Beispiel. Und nun mit naturalistischen Fehlschlüssen geizen allerdings auch im Grunde die Gegner der veganen Ideologie, wie sie es nennen, nicht, wenn auch sie sozusagen die Anatomie und Physiologie des Menschen herbeizitieren, um das genaue Gegenteil zu postulieren, nämlich dass der Verzehr tierlicher Kost der Biologie bzw. der Natur des Menschen adäquat sei. Ja, am besten fällt mir persönlich jene Albernheit, sozusagen die Eckzähne des Menschen zu Reißzähnen zu stilisieren. Man stelle sich einen blutrünstigen Menschen vor, der ein Tier bei lebendigem Leibe zerreißt und in Stücke reißt und dann roh verzehrt. Okay, dazu kommt natürlich dann auch wieder die empirische Tatsache, dass ausschließliche Pflanzenfresser beispielsweise häufig auch sehr ausgeprägte Eckzähne haben können, bei denen ein gewisser transsilvanischer Graf durchaus neidisch werden könnte, die allerdings nicht dafür bekannt sind, andere Tiere in Stücke zu zerreißen. Und das etwa von Gorillas, Nilpferden, Wasserrehe und so weiter, die Das sah jetzt zum Beispiel aus wie so ein Säbelzahntiger, nur eine Mischung aus Reh und Säbelzahntiger. Sehr blend. Es ist so, dass dem Veganismus immer wieder unterstellt wird, er strebe eine Nivellierung des Unterschieds zwischen Menschen und Tieren an. Und ich möchte ja klarstellen, dass das Quatsch ist. Es geht im Gegenteil darum, dass Tiere unterschiedlich sind. Es geht um die Kritik an jener Ideologie, die zum Beispiel von der Hausstaubmilbe bis zum Bonobo alles als indifferent bzw. identisch unter der Kategorie Tier subsumiert. Während im Reich der Primaten, der sogenannten Herrentiere zwischen Bonobos und dem identischen Kollektiv der Menschen ein tiefer Graben der Differenz über die noble Einzigartigkeit wacht. Von einem Gleichheitszeichen zwischen Mensch und Tier kann gar keine Rede sein. Das wäre vielmehr eben der Kategorienfehler, den der Veganismus ja eigentlich kritisiert. Ein Gleichheitszeichen bedeutet ja auch, dass sozusagen beide Ausdrücke einfach beliebig vertauschbar wären. Mensch gleich Tier, Tier gleich Mensch, das ist ja offensichtlicher Quatsch. So, auch wird der Idee der Tierbefreiung zuweilen vorgeworfen, sie sei insofern anmaßend und paternalistisch, also vormundend, als sie die Tiere durch sogenannte Anthropomorphismen fremd repräsentiere. Das heißt, menschliche Voraussetzungen, Wünsche und Interessen in sie hineinprojiziere. Tatsächlich geht es der Idee der Tierbefreiung aber gerade darum, Tiere nicht zur Projektionsfläche menschlicher Bedürfnisse zu machen und endlich damit aufzuhören, ihr Dasein menschlichen Zwecken zu unterwerfen. Es geht einfach nur darum, etwas nicht zu tun, nämlich sie nicht zu nutzen, Tiere nicht zu quälen und Tiere nicht zu töten. So, wann immer nun Menschen darüber sinnieren, was ihr Menschsein eigentlich bedeutet, projizieren sie im Grunde ihren Begriff von sich selbst auf das Tier, um sich sozusagen im Grunde als eine Art Antitier zu konstituieren. In der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno gibt es dazu eine sehr bekannte Stelle, die ich hier mal zitieren möchte. Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus. Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Er, also der Mensch, bekundet, indem er sich am Tier vergeht, dass er und nur er in der ganzen Schöpfung freiwillig so mechanisch, blind und automatisch funktioniert wie die Zuckungen der gefesselten Opfer. Dem Menschen gehört die Vernunft, die unbarmherzig abläuft. Das Tier, aus dem er den blutigen Schluss zieht, hat nur das unvernünftige Entsetzen, den Trieb zur Flucht, die ihm abgeschnitten ist. Und dann die sehr bekannte Stelle, die fast jeder schon kennt, der sich irgendwie damit beschäftigt hat. In Krieg und Frieden, Arena und Schlachthaus, vom langsamen Tod des Elefanten, den primitive Menschenhorden aufgrund der ersten Planung überwältigten, bis zur lückenlosen Ausbeutung der Tierwelt heute, haben die unvernünftigen Geschöpfe stets Vernunft erfahren. So, also auf die Frage, was der Mensch nun sei, folgt von Lieschen Müller bis zur honorigen Philosophie immer nur die Variation der Antwort, dass der Mensch sich vom Tier durch dieses oder jenes vermeintlich wesentliche Merkmal unterscheide. Der Begriff des Menschen ist ja insofern eine Projektion, nämlich auf das Tier, die unfähig im Grunde zur Selbstbesinnung bzw. zur Selbstreflexion sich krampfhaft vom Begriff des Tieres und damit von den eigenen, wenn man so will, animalischen Wurzeln distanziert. Anstatt sich nun der Inkommensurabilität, das ist ein zentraler Begriff in der kritischen Theorie, das heißt wie Nicht-Messbarkeit, Nicht-Vergleichbarkeit, also anstatt sich nun der Inkommensurabilität der Differenzen inne zu werden, drängt solch ein Begriff des Menschen auf die Aufwertung bzw. Nobilitierung, also sich in den Adelstand zu versetzen, des Selbst, vermöge eine Abwertung im Grunde des Unterschiedenen, das heißt der Tiere. In das Denken über den Menschen hat sich also die Wertform eingeschlichen. Koste es, was es wolle, der Mensch sei mehr wert als die Tiere. Zuweilen lassen sich eben auch Veganer, Veganerinnen zu der komplementären Albernheit hinreißen, zu behaupten, Menschen und Tiere seien gleichwertig. Woraus diesen dann häufig der Strick gedreht wird, sie stellten die Tiere über den Menschen. Beide Begriffe, die im Übrigen als Gegensatzpaar, wie ich das schon erwähnt hatte, einem Kategorienfehler unterliegen, existieren eben nicht mehr als eigenständige Qualitäten, sondern allein als Wertverhältnis zueinander. Das Adjektiv Wert gehört etymologisch oder leitet sich etymologisch, also dem, der Wortherkunft nach, von zu der unter Werden gefassten indogermanischen Wortgruppe ab und bedeutet gegen etwas gewendet sein im Sinne von einem Gegenwert habend. Auch der Begriff der Bürde leitet sich aus dem gleichen etymologischen Kontext ab. Es handelt sich dabei also um relativistische Begriffe, die eben nicht auf inkommensurable Qualitäten, also auf nicht messbare, nicht vergleichbare Qualitäten verweisen, sondern vielmehr ebnen diese Begriffe Wert und Würde jede Besonderheit ein, indem sie nicht Vergleichbares, man denke hier zum Beispiel an den Begriff der Warenform, gleichsetzen und über ein quantitatives Verhältnis relativieren. Die Vorstellung, die sich allerdings von Wert und Würde in, ja, als besondere menschliche Qualitäten in der Moderne durchgesetzt hat, unterschlägt diese Bedeutungsdimension des abschätzenden Vergleichs und setzt Wert und Würde als selbstständige absolute Größen. Und von der Singularität, also von der Einzigartigkeit des Menschen, wird insofern nur in einer Form geschwätzt, die sich selbst wie auch die anderen, also die Tiere, über die eigene Inwertsetzung relativiert. In diesem Sinne rühmt sich der Mensch unter anderem der Fähigkeit zur Empathie, zum Mitleid, zur Moral, ja, dazu besser als die Tiere zu sein, weil er sie moralisch berücksichtigen kann. Also berücksichtigt er sie nicht. Er rühmt sich der Fähigkeit zur Vernunft und lässt den Tieren, indem er sich an ihnen vergeht, qualvoll eben diese Vernunft erfahren. Nämlich indem er ja, die unvernünftige Bestie im Grunde noch in ihrer Bestialität übertrifft. Seine Vernunft ist insofern zum bloßen Instrument der Gewalt und ihrer Legitimation verkommen. Eine typische Legitimationsstrategie besteht dann eben zuweilen darin, dem Veganismus eine Doppelmoral vorzuwerfen. Es gab hier in Jena mal vor ein paar Jahren einen Vortrag von Jan Gerber und Michael Bauer, Hukel Bambi, da kam das Folgende vor, also diese Doppelmoral, in der man sozusagen, wonach sozusagen der Fuchs weiter ungestraft am Hasen nagen dürfte, so das Zitat, während der Mensch den Groll der Veganerin auf sich zöge, wenn er vom Kaninchenbraten naschte. Nun, Doppelmoral, so muss man eben jene belehren, die sich gerne darauf zurückziehen, dass Tiere auch andere Tiere töten. Das ist, wenn man so ganz anders, ja so viel besser als diese schrecklich debilen Tiere sein will, wenn es dabei den Tieren gleich macht. Doppelmoral, das ist auch, wenn man ja perfide Versuche an Tieren dadurch ethisch rechtfertigt, dass Tiere ja ganz anders als Menschen seien, zugleich aber sozusagen die auf die vermeintliche mechanistische Übertragbarkeit der am Tiermodell, wie es so schön heißt, gewonnenen Erkenntnisse auf den Menschen pocht, weil der tierliche Organismus dem menschlichen ja so unheimlich gleiche. Nun, Doppelmoral, das ist letztlich vor allem, wenn man mit einer an Irrationalität kaum zu übertreffenden Willkür manche Tiere liebevoll hätschelt und tätschelt, sie umsorgt und mit ihnen fühlt, während man die anderen Tiere entindividualisiert. Das zum Beispiel von Begriffen wie Artensterben oder Populationen etc. Sie einsperrt, sie ja, mit der Peitsche des Dompteurs zwingt, um der glotzenden Narren willen ein paar närrische Gesten zu machen, wie das einmal Horkheimer an einer unnachahmlichen Stelle über den Zirkus ausgedrückt hat. Sie sozusagen auch als Rohstoff ausbeutet, sie verstümmelt, am Fließband tötet und zuweilen noch eine Prise Zynismus beisteuert, wenn man ihre zerhäckselten Körper an ihre eigenen Gedärme steckt, sie zu Wurst verarbeitet, sie wiederum inkorporiert und im eigenen Darm wieder abermals zu Wurst verarbeitet. Aus dem Rekurs auf Natur, darauf, dass Tiere, andere Tiere gewaltsam, ja bestialisch töten, kann nicht der naturalistische Fehlschluss folgen, dass diese Gewalt, weil sie natürlich ist, zur Maßgabe für den Menschen werden muss. Das Tier, das tötet, um zu überleben, kennt im Grunde die Freiheit ja nur als Notwendigkeit. Vernunftbegabte Menschen, so sie es denn sind, kennen sie als Möglichkeit. Sie haben sozusagen die Wahl. Zumindest, und das ist eine bedeutsame Einschränkung, solange sie nicht selbst sozusagen existenziell zum Beispiel von Hunger bedroht sind. Okay, Veganismus ist insofern ein Wohlstandsphänomen. Und ich möchte hier auch betonen, dass das auch gut so ist. Allerdings mit einer Kritik an dem Wohlstand, wie er heute verstanden wird. Ja, denn es erinnert im Grunde daran, dass der Versuch einer Befreiung der Tiere von menschlicher Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt vergeblich ist ohne eine Befreiung des Menschen von Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt. Solange Menschen also keinen Begriff von ihrer Menschlichkeit haben, solange sie auf ihre kategoriale Verschiedenheit insistieren, sich aber eben im Moment ihrer Verantwortung den Tieren gleich machen, um sich im Grunde aus der Verantwortung zu stehlen, bleibt jedes Plädoyer für die Nobilitierung des Menschen als Krone der Schöpfung im Grunde bloße Farce. Diesen Leuten möchte ich einfach nur zurufen, Noblesse oblige, also Adel verpflichtet. Okay. Im Folgenden möchte ich nun die Grundlagen einer kritischen Theorie, das heißt einer materialistischen Kritik des Mensch-Tier-Verhältnisses skizzieren. Dabei werde ich hervorheben, dass sowohl der Begriff der Animal Rights, also der Tierrechte, nicht wie im Titel Animal Riots, als auch der Begriff des Intersektionalismus, ich werde darauf noch eingehen im Laufe des Vortrags, im Rahmen eines sogenannten poststrukturalistischen Dekonstruktivismus, dass diese eben die Bedingungen der Möglichkeit von Kritik letztendlich tilgen, sie verunmöglichen und somit für eine Kritik des Mensch-Tier-Verhältnisses denkbar ungeeignet sind. Und das, obwohl diese als ja im Grunde progressive, ja vermeintlich kritische Begriffe lanciert werden. Peter Schad, der den ersten Vortrag an dieser Reihe hielt, mit dem Titel Kritik des politischen Veganismus, hat meiner Meinung nach sehr ausführlich gezeigt, dass nicht nur sogenannte Tierrechtlerinnen ernsthafte Probleme dabei haben, die Konsequenzen des Rechtsbegriffs zu verstehen, sondern auch ihre Kritiker, nämlich er selbst. Für Peter Schad scheint es, ist das Recht im Grunde eine große Verschwörung. Das heißt eine Art Klassenkampf von oben. Recht sei einzig und allein dazu da, das Proletariat zu unterdrücken und ja, die Agenten des Kapitals zu protegieren. Im Gegensatz zu solchen vulgärmarxistischen Kapriolen geht kritische Theorie davon aus, dass in der modernen kapitalistischen Gesellschaft die Scheidungen Proletariat und Bourgeoisie durch die bürgerliche Subjektform längst aufgehoben wurde. Das heißt, unabhängig davon, welche Funktion wir in der kapitalistischen Gesellschaft bekleiden, wir alle haben die Bedingungen der Möglichkeit des Kapitalismus als ja im Grunde notwendig falsches Bewusstsein, das heißt als Ideologie, bereits verinnerlicht. Als Waren- und Rechtssubjekte sind wir alle zugleich Bourgeois, also Bürger im ökonomischen Sinne, und Citoyen, also Staatsbürger. So, bevor ich nun den Begriff des Tierrechts anhand einer Kritik der Rechtsform diskreditieren werde, möchte ich dennoch ein im Grunde emanzipatorisches Moment voranstellen, das diesem Begriff innewohnt. Es geht der Idee der Tierrechte nämlich nicht darum, Tiere von den schlimmsten Scheußlichkeiten einer als gegeben vorausgesetzten Vernutzung der Tiere zu schützen. Nein, Tierschutz ist letztlich nur eine Form der Verwaltung des Elends. Allerdings eine, die durchaus konkreten Individuen hilft. Das möchte ich nicht kleinreden hier. Das utopische Moment der Idee der Tierrechte allerdings, an dem ich trotz meiner folgenden Kritik an selbiger im Grunde festhalten möchte, liegt in dem Anspruch, gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen kein Tier als Individuum, und das ist entscheidend, als Individuum in die Versuchung gerät, durch Menschen vor Menschen geschützt werden zu müssen. Dies sage ich auch vor dem Hintergrund, dass es scheinbar zum guten Ton selbsternannter Kritiker des politischen Veganismus gehört, epische Monologe über die Verruchtheit des australischen Philosophen Peter Singer zu führen und zugleich zu unterstellen, dieser euthanasieverfechtende Schurke habe die Idee der Tierrechte maßgeblich geprägt. Um es ein für alle Mal klarzustellen, Singers Präferenzutilitarismus schert sich einen Dreck um einzelne Individuen. Im Utilitarismus geht es allein um eine Nützlichkeitsethik des größtmöglichen Glücks der größtmöglichen Masse. Das heißt um eine Ökonomisierung von Ethik. Im Rahmen einer solchen Glücksbilanzierung, die Singer um eine Bilanz der Präferenzen, also das heißt so in diesem Fall der Interessen selbstbewusster Individuen erweitert, fällt das Glück einzelner Individuen oder fallen partikulare Interessen dem Glück der Gesamtheit oder den allgemeinen Interessen der größtmöglichen Masse zum Opfer. Insofern ist der Präferenzutilitarismus Singers mit der Idee der Tierrechte völlig unvereinbar, die sich ja gerade sozusagen für das Glück der Individuen und ihre partikularen Interessen stark machen möchte. Man kann so eine utilitaristische Ethikkonzeption auf eine einfache Formel bringen, nämlich Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ja, das ist einen Slogan, den man aus dem Nationalsozialismus kennt. 1920 ins Parteiprogramm der NSDAP aufgenommen, seit 1933 auf Reichsmarkmünzen geprägt. Und der Utilitarismus hat seine Wurzeln, das ist ganz wichtig zu verstehen, im Liberalismus. Es waren alles Liberale, Wirtschaftsliberale, nämlich unter anderem von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Wenn man sich dessen bewusst wird, kann man auch zum Beispiel Max Horkheimers Satz verstehen. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, soll doch vom Faschismus schweigen. Wenn also Bentham in Bezug auf die ethische Berücksichtigung von Tieren formuliert, und das wird sehr häufig auch von Veganern zitiert, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, the question is not, can they reason, nor can they talk, but rather, can they suffer? Also die Frage ist nicht, können sie denken? Und auch nicht, können sie sprechen, sondern können sie leiden. Nun, man sollte im Zuge dieses vermeintlichen Plädoyers für die Berücksichtigung von Tieren aufgrund ihrer Leidensfähigkeit, es wird ja mal unterstellt, die Utilitaristen hätten ein pathozentrisches Weltbild, was ziemlicher Quatsch ist. Also dann sollte eben im Zuge dieses Plädoyers nicht vergessen werden, dass für Bentham jedes Individuum den Gemeinnutzen geopfert werden darf, solange es für eine positive Glücksbilanz opportun ist. Also am Utilitarismus lässt sich auch der Unterschied zwischen Ethik auf der einen Seite und Moral auf der anderen Seite deutlich machen. Ethik, die gemeinhin gern als wissenschaftliche Reflexion auf Moral verstanden wird, missversteht nämlich Moral als eine ja, im Grunde theoretische Abwägung oder Bilanzierung widerstreitender Handlungsperspektiven. Die Bedingung von Moral ist aber gerade die Freiheit von Handlungsperspektiven. Wo Handlungsperspektiven abgewägt werden müssen, die metaphorisch gesprochen nur die Wahl zwischen Pest und Cholera sozusagen zur Disposition stellen, ist die Möglichkeit von Moral im Grunde längst liquidiert. Bezogen auf das Mensch-Tier-Verhältnis wird im Rahmen ethischer Theorie nämlich immer so getan, als müsse man widerstreitende Interessen zwischen Menschen und Tieren abwägen können, denen immer entweder Menschen oder Tiere zum Opfer fielen. Darum geht es aber Moral gerade nicht. Moral muss nämlich gar nicht zwischen dem Tod des einen und dem Leben des anderen, zwischen dem Leid des einen und dem Glück des anderen unterscheiden. Wo Moral überhaupt möglich ist, entscheidet sich vielmehr, ob den anderen, in diesem Fall den Tieren, durch das eigene Handeln, Tod oder Leben, Leid oder Lust widerfährt. Nun, weder das eigene Leben noch das eigene Glück hängt davon ab, ob wir Tierprodukte konsumieren oder nicht. Das Leben und das Glück der Tiere steht bei dieser moralischen Entscheidung jedoch auf dem Spiel. Wenn ich also im Folgenden den Begriff der Tierrechte anhand einer Kritik der Rechtsform problematisiere und stattdessen für eine Moral plädiere, die von der Leidensfähigkeit und damit vom Begriff des Glücks ausgeht, so wird deutlich, dass der Begriff der Freiheit und damit der Freiheit von Handlungsperspektiven für eine kritische Theorie von zentraler Bedeutung ist. Okay, kritische Theorie ist immer kritische Theorie der Gesellschaft. Das heißt, der Vermittlungsform, die die Einzelnen miteinander in eine gesellschaftliche Beziehung setzen. Diese Vermittlungsformen sind in unserer gegenwärtigen, spezifisch historischen Vergesellschaftungsform ziemlich seltsame, weil versachlichte Verhältnisse. Wir treten mit den meisten Menschen nämlich, zwar ohne sie ihnen jemals begegnet zu sein, vermittelt über Waren, damit auch über Geld, Wert, Arbeit etc. und über Rechtsnormen, also über Verträge, über Gesetze, über sonstige Rechtsquellen, beispielsweise AGBs, gesellschaftlich in Beziehung. Das Abgefahrene daran ist, dass uns im täglichen Umgang mit diesen Dingen, die uns eben scheinbar so vertraut sind, der gesellschaftliche Charakter dieser Dinge komplett verborgen bleibt. Wenn wir nämlich mit dem gesellschaftlichen Verhältnis, das wir beispielsweise in unseren Taschen umhertragen, nämlich Geld, beziehungsweise ja, Geld hat eigentlich noch niemand gesehen, sondern Währung, eine Ware durch einen Rechtsakt aneignen, so projizieren wir allerlei seltsames Zeug in diese Ware hinein. Zum Beispiel, dass sie unsere Persönlichkeit definiert oder unseren gesellschaftlichen Status zur Schau stellt oder dass sie einfach nur schick, stylisch oder manchmal sogar auch nützlich ist. nun die Bedingungen der Produktion dieser Waren, sozusagen das Menschen- und Tiermaterial, das für diese Produktion ausgebeutet und oder geopfert wurde, aber auch die ökologischen Auswirkungen, die die Produktion dieser Waren impliziert, all das bleibt uns weitgehend verborgen. Insofern lernen die meisten Konsumenten tierlicher Produkte, die Individuen, die sie konsumieren, ja, als fungible, also austauschbare, fachgerecht zerlegte Ware im Supermarkt kennen, mit der sie ein ja, konditioniert flüchtiges Waren- und Rechtsgeschäft erledigen, um diese eben legal anzueignen und alsbald in sich hineinzustopfen oder anderweitig zu konsumieren. Nun, Tiere sind in dieser Vermittlung keine Subjekte, sondern bloße Rohstoffe. Welche Konsequenz ziehen nun sogenannte TierrechtlerInnen aus diesem Umstand? Nun, sie fordern eine Subjektivierung der Tiere. Und ich möchte behaupten, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Was meine ich mit dem letzten Halbsatz? Zumeist werden, wovon Tierrechten die Rede ist, eben keine bürgerlichen Rechte für Tiere beansprucht. Ganz einfach, weil solch ein Anspruch ja auch durchaus Unsinn wäre. Vielmehr werden moralische Geltungen beansprucht, nämlich auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Weil man nun aber der Moral sozusagen die, ja, nicht die Autorität zutraut, diese moralischen Geltungen zu manifestieren, setzt man die rechtliche Form dieser Geltungen einfach voraus und spricht vom Recht auf Leben, vom Recht auf Unversehrtheit und vom Recht auf Freiheit. Wenn Tiere allerdings mit einem solchen Jargon der Unveräußerlichkeit, wie ich es mal nennen möchte, in die rechtliche Form eingebunden werden, dann werden diese nicht mehr als Rechtsobjekte betrachtet, als solche sind sie ja längst Bestandteil des Rechts, sondern als Rechtssubjekte, denen unveräußerlichte Rechte sozusagen naturalistisch zustünden. Der Begriff der Unterveräußerlichkeit elementarer Grundrechte ist jedoch im Grunde eine ja, archaische, naturrechtliche Bestimmung, die den von mir eben schon zuvor kritisierten naturalistischen Fehlschluss, weil etwas naturgegeben sei, soll es auch normativ naturgemäß geregelt sein, im Grunde juristisch instrumentalisiert. Solch ein antiquiertes Naturrecht ist im Grunde durch die Rechtsform selbst überholt. Das Einzige, was im Begriff des Rechts unveräußerlich ist, das ist die Form des Rechts selbst. Das heißt, jeder Rechtsinhalt, wie der des Rechts auf Leben, Freiheit, Unversehrtheit, kann aufgehoben werden, solange es in der rechtlichen Form geschieht und legalistisch kodifiziert wird. Ja, warum ist das eigentlich so? Weil es kein Recht geben kann ohne Geschäfts-, Vertrags- und schuldfähige, das heißt mündige Subjekte. Subjektivierung heißt, sich auf die gesellschaftliche Form der Vermittlung über Gesetze, Verträge, Konventionen und vor allem auch auf das Gewaltmonopol des Staates bzw. des Souveräns sozusagen zu verpflichten. Zuwiderhandlungen, also ja, sogenannte kriminelle Akte, ziehen zuweilen den Entzug von Rechten sozusagen nach sich. Die menschlichen Subjekte, die die Gesellschaft konstituieren, sind unter Strafe ihrer rechtlichen und ökonomischen Existenz im Grunde darauf ja, vereidigt, ja, man möchte fast sagen dressiert, im Rahmen der gesellschaftlichen Vermittlungsform zu funktionieren. Die politökonomischen Drohungen lauten etwa, wer nicht arbeitet, ist auch nicht. Also ist im Sinne von Essen und im Sinne von Sein, also ein und zwei ist. Oder aber, wer das Recht des staatlichen Souveräns nicht achtet, verwirkt seine eigenen Rechte. Jedes individuelle Scheitern an der bürgerlichen Subjektivierung zieht unweigerlich Ausschlüsse von Vergesellschaftung und damit von Partizipation, also Teilhabe, nach sich. Nun, die Tauglichkeit als Rechtssubjekt ist die Bedingung der Möglichkeit des Rechts. Sie verweist darauf, dass der Anspruch eines Rechts auf sich immer durch die Pflicht zu etwas legitimiert. Recht basiert also im Grunde auf diesem sogenannten Reziprozitätsprinzip. Also im Grunde ist es ein infantiles Prinzip, das sagt, ich haue dich nicht, wenn du mich nicht haust. Solch ein Kontraktualismus, also sozusagen vertragstheoretischer Ansatz, existiert nicht ohne einen im Grunde souveränen Wächter der Verträge. Dabei zeigt sich, warum die Unveräußerlichkeit von Rechten, zum Beispiel qua Geburt, eine Farce ist. wer auch immer in der Rolle der Rechtssubjektivität nicht aufgeht, sei es aufgrund von renitenten oder devianten, also abweichenden Verhaltens, oder sei es aufgrund der mangelnden Fähigkeit zur Subjektivierung, wie es bei Tieren eben meistens der Fall ist, wird leibhaftig erfahren, dass die Möglichkeit seiner eigenen Aufhebung dem Recht aufgrund seines, ja, wie ich schon erwähnt hatte, subjektkonstituierenden Charakters immanent ist. Subjektivierung ist in diesem Sinne nicht eigentlich Emanzipation, sondern im Grunde ihr Ende. Insofern wird alles Recht, das Tiere zum Gegenstand hat, immer ein Recht bleiben, das sich an Tiere richtet, das sich nicht an Tiere richtet, sondern an Rechtssubjekte und damit an menschliche Eigentümer von Tieren oder zum Beispiel auch Jagdgründen. Das war nicht immer so. Zum Beispiel waren Tierprozesse im ausgehenden Mittelalter ziemlich verbreitet, in denen Tiere, die zum Beispiel Ernteschäden angerichtet hatten, angeklagt wurden und denen im Rahmen eines juristischen Prozesses ein Verteidiger zur Seite gestellt wurde. Es gab auch Vorladungen, der hin und wieder auch sogar erfolgreich für seine Mandanten einen Freispruch erwirkte. Nun, die Rede von Tierrechten offenbart, wie unser Denken über moralische Fragestellungen durch juristische Kategorien geprägt ist. Das heißt, wie sich die Rechtsform, also die gesellschaftliche Vermittlung über das Recht im Rahmen einer gelingenden bürgerlichen Subjektivierung in die Form unseres Denkens im Grunde eingeschrieben hat. Normative Fragen, also Sollensfragen sozusagen, des guten Lebens vollziehen sich scheinbar ausschließlich in vorgeschriebenen juristischen bzw. legalistischen Bahnen. Was allerdings bei dieser Verinnerlichung juristischer Kategorien im Rahmen unseres moralischen Denkens vergessen wird, ist, dass die Rechtsform in einer Weise zur Entfaltung kommt, die Moral notwendig ausschließt. Moral ist sinnhaft eben überhaupt nur, wenn sowohl, wie ich es bereits erwähnt habe, die Freiheit von Handlungsperspektiven als auch ein universeller Anspruch geltend gemacht werden kann. Dies sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit von Moral und gleichermaßen aber auch des Scheiterns von Moral. Die Frage der Moral ist nämlich, wie kann sich universale Geltung freiwillig ausformen? Das ist wichtig. Wie kann sie sich freiwillig ausformen? Und zwar in Form einer gesellschaftlichen Übereinkunft, die die Interessen der Individuen nicht denen der abstrakten Gesellschaft bedingungslos unterwirft, wie man es von Gemeinnutz kennt. So, also die rechtsförmige Denkform versucht, diese moralische Reibungsfläche im Grunde zwischen Allgemeinem, also zwischen der Gesellschaft und dem Besonderen, also den Individuen, aufzulösen, indem sie Recht setzt, was sein soll. Das heißt, indem sie die Frage der Freiwilligkeit im Grunde autoritär verbietet und die Frage der Geltung im Grunde jener souveränen Gewalt überantwortet, die von jeher die Grundlage des Rechts war, nämlich dem Souverän, in dem Fall zum Beispiel der Regierung, dem Monarchen, dem Diktator, wie auch immer. Recht kann seine Geltung allein durch die, ja, wenn man so will, raumzeitliche Autorität des Souveräns und sein Gewaltmonopol bewahren. Diese juristische Geltung ist selbst noch, wo sie konstitutionell, also verfassungsmäßig legitimiert ist, weit davon entfernt, unveräußerlich zu sein, wie es Menschenrechte beispielsweise der Begriff der Menschenrechte auch suggerieren und wie es eben dem Wunschdenken sogenannter Tierrechtler behagt. Jede juristische Geltung, selbst jene, die naturrechtlich, also vermeintlich überhistorisch legitimiert wird, hat einen sozialhistorischen Hintergrund, der je nach politökonomischer Wetterlage und soziokulturellem Paradigma im Wandel begriffen ist. Das Wesen des Rechts ist es nicht, bestimmte universelle Rechtsinhalte zur Geltung zu bringen, sondern die Konsistenz seiner Form, also die leere Bezüglichkeit von Normen, die Gesellschaft die Vermittlung unter Wahrung des bloßen Formzusammenhangs regelt. So wie es dem Kapital eben weitgehend beliebig erscheint, welche konkreten Waren produziert werden, das ist ein Satz von Horkheimer, Hunger war noch nie ein Grund zur Produktion. Solange die Wertformvermöge der Warenproduktion sozusagen überkompensatorisch reproduziert wird, Profit maximiert wird, so interessiert sich die Justiz eben kaum für die Sinnhaftigkeit ihrer Normen, sondern vor allem dafür, dass das Normensystem konsistent kodifiziert wird und auf den konkreten Fall anwendbar ist, welcher eben unter die juristischen Normen im Grunde subsumiert wird. Darin kann sie eben so weit gehen, dass spezifische Rechtsnormen, sogenannte Freiheitsrechte zum Beispiel, außer Kraft gesetzt werden, um die Rechtsform als solche sozusagen Vermöge eines Ausnahmezustandes zu bewahren. Um es noch einmal deutlich zu sagen, dem Recht geht es nicht um die Sinnhaftigkeit oder gar Moralität seiner partikularen Geltung, sondern um die formelle Wahrung seiner Geltung, gleichgültig welche das auch immer seien. Juristen wird zu Beginn ihrer Ausbildung nicht ohne Grund eingebläut, dass sie Recht und eben nicht Gerechtigkeit lernen werden, was nichts anderes heißt, als dass Recht und Moral prinzipiell nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Das Recht macht zuweilen auch keine Hehl daraus, wenn es zum Beispiel die vermeintliche Unveräußerlichkeit und Moralität des Rechtsinhalts offen der Form opfert, die in den Rechte eingreifen darf, solange es juristisch einwandfrei, das heißt im Rahmen der Gesetze und ihrer rechtlichen Form zugeht. So heißt es zum Beispiel im Grundgesetz, Artikel 2 Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und dann kommt der Satz, der danach folgt, entscheidend, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also alles wieder hinfällig im Grunde. Ausnahmen und letztlich die generalisierte Ausnahmeform des Ausnahmezustands sind wesentlicher Bestandteil der Rechtsform. Also man kennt das beispielsweise auch von sowas wie Schutzhaft, was ja im Nationalsozialismus auch entstanden ist. Also im Grunde ist das Prinzip dahinter, ich knaste jemanden ein, um ihn davor zu schützen, dass er eingeknastet wird. Ich verhindere, dass er eine Straftat begeht sozusagen und nehme ihn davor ja dafür dann in Haft. Das wurde zum Beispiel wieder eingeführt im Rahmen der Chaostage in Hannover, war ja nach Ende des Nationalsozialismus wieder abgeschafft in Deutschland, aber mittlerweile wieder. Okay, so in der juristischen Form schafft sich die Möglichkeit von Moral eben selber ab. Das Recht lässt wider aller Lippenbekenntnis keine Unveräußerlichkeit gelten. Warum aber hüllt es sich notwendig in humanistische Floskeln? Warum kann es Leben, Unversehrtheit und Freiheit oder was auch immer nur zur Geltung bringen, indem es die Möglichkeit der Aufhebung jener Geltung in der rechtlichen Form einbegreift? Einmal mehr, weil die Bedingungen der Möglichkeit des Rechts durch Rechtssubjekte konstituiert sind. Im Zuge ihrer Subjektivierung verinnerlichen eben die Individuen als Einzelne zugleich das Allgemeine, also Gesetze, Verträge, Konventionen und so weiter. Das ist eben jenes Moment der Subjektivität, welches Tiere aus der Sphäre des Rechts notwendig ausschließt. Denn nur die Subjekte des Rechts können theoretisch definieren, welchen Nicht-Subjekten der Schutz durch die Sphäre des Rechts zuteil wird. Nur Rechtssubjekte können oder müssen sich zur Fürsorge gegenüber Nichtsubjekten verpflichten. Also man kennt das von so Sätzen wie Eltern haften für ihre Kinder. Und Nichtsubjekte sind in dem Fall Unmündige, das heißt Minderjährige oder Zitat, wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Personen, so wird es im Recht definiert. Das deutsche Recht kennt für jenes paternalistische, also bevormundende Verhältnis den Begriff des Schutzbefohlenen. Es ist im Paragraph 225 StGB. Wenn Tieren ein substanzieller Schutz durch das Recht zuteil werden sollte, dann nur unter analoger Begriffsbildung. Der Begriff des Schutzbefohlenen ist denn das höchst problematisch in Bezug auf seinen paternalistischen, also bevormundenden Charakter. Dem Subjekt wird nämlich der Schutz des Objekts befohlen. In diesem Sinne wäre ein so geartetes Tierrecht lediglich Tierschutz mit einem Subjekt-Objekt-Verhältnis, das im Recht als sozusagen intersubjektives Verhältnis einzig den Schutz der Objekte um der Subjekte willen begründete. Insofern muss sich niemand wundern, wenn das deutsche Tierschutzgesetz in § 1 zwar die hohle Phrase voranstellt, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Dann aber sozusagen im Fortgang des Gesetzestextes noch jede Scheußlichkeit als vernünftigen Grund verwaltet. Die Ursache für solche Janusköpfigkeit des Gesetzestextes ist, dass Rechte, die Tiere zum Gegenstand haben, notwendig Rechte von Subjekten über das Objekt Tier sind. Letztlich ist das Problem weniger der konkrete Inhalt der Gesetzestexte, als vielmehr die Tatsache, dass man die Moral in der rechtlichen Form bändigen möchte. und einen Wandel der rechtlich kodifizierten Inhalte, vor allem sofern sie moralische Implikationen haben, setzt jedoch einen Wandel in den moralischen Vorstellungen einer Rechtsgesellschaft voraus. Wenn dieser aber bereits radikal im Sinne der Tiere vollzogen wäre, dann bräuchte es im Grunde auch keine Gesetze, die einer Gewalt gegenüber Tieren Einhalt gebieten sollten. Ja, welche Gesellschaft bereits verpönt wird. Das erinnert auch an die alte Weisheit. Gelten Verträge, so können auch sie gebrochen werden im Grunde, wenn nötig eben durch neue Verträge. Halten sich aber alle an die Verträge, wozu braucht es dann noch der Verträge? Dass Tierrechte nicht nur absurd sind, sondern der Rechtsbegriff für moralische Implikationen nichtig ist, zeigt sich daran, dass der Begriff des Rechts zwar einen bedingten Anspruch auf den Rechtsgegenstand durch die Rechtsobjekte bestimmt, aber allein daraus noch kein unbedingter Anspruch erwächst. Recht erhebt stets eine abstrakte Geltung, wenn man so will, aber keinesfalls eine konkrete Geltung, auf die Moral hinaus wollte. Wenn zum Beispiel in der Verfassung das Recht auf Eigentum legalistisch kodifiziert wurde, so wird lediglich eine Formbestimmung definiert. Das heißt, dass Subjekte einen bedingten bzw. abstrakten Anspruch auf Eigentum haben. Die moralisch aufgeladene Alltagssprache vergisst dabei bei dieser Prämisse aber stets, dass das Recht auf Eigentum gerade nicht bedeutet, einen unbedingten bzw. konkreten Anspruch auf Eigentum zu haben. Die Tatsache, dass ein freies und gleiches Rechtssubjekt mittellos ist, bedeutet unter der Prämisse des Rechts auf Eigentum gerade nicht, dass diesem qua Recht der Forderung nach Eigentum unbedingt stattzugeben sei. Stattdessen bedeutet Recht auf Eigentum zunächst nur den Schutz bestehender Eigentumsverhältnisse, zu dem ja gerade die Eigentümer verpflichtet sind, und im Grunde bedeutet es auch die leere Potenzialität auf zukünftiges Eigentum unter legalistischer, das heißt rechtsförmiger Aneignung. Nun, der Staat selbst opfert die vermeintliche Unveräußerlichkeit des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit seiner Rechtssubjekte, wenn es um die militärische Durchsetzung seiner Interessen geht. Die bedingungslose Pflicht zum Opfer und zum Töten ist gerade jenes Opfer, welches das Subjekt zu leisten verpflichtet ist, auf das der staatliche Souverän sozusagen das Recht auf Leben und Unversehrtheit wahre. Was Eugen Levinet einst von Kommunisten sprach, beschreibt nämlich eigentlich die Existenz der Soldaten. Nämlich, dass sie Toto auf Urlaub sind. Der Soldat ist im Grunde der Inbegriff des Rechtssubjekts, dass das Individuum ja sich selbst opfert, damit die Subjektform fortlebt. Dass den Tod des Einzelnen in Kauf nimmt, damit die abstrakte Gemeinschaft fortbesteht. Daraus ließe sich nun auch lernen, dass Tiere kein Recht auf Leben, kein Recht auf körperliche Unversehrtheit und auch kein Recht auf Freiheit benötigen, sondern das genaue Gegenteil, nämlich Leben, Unversehrtheit und Freiheit. Für Tiere ging es darum, am Ende das zu sein, was sie für sich und nicht für andere, das heißt zum Beispiel für Menschen sind. Ich bin ein Nilpferd, sagte das Nilpferd. Das ist ein Satz von Adorno, es wird häufig verwendet, weil sich Horkheimer und Adorno in Briefen immer gegenseitig als Nilpferd oder Mammut bezeichnet haben. Gut, im Folgenden möchte ich nun näher auf die gesellschaftliche Bedingung von Moral sowie ihr Verhältnis zum Begriff der Kritik sowie der Utopie eingehen. Nun, Kritik ist notwendig kategorial, das heißt, sie muss begrifflich bestimmbar sein. Eine derart bestimmte Negation, eine bestimmte Verneinung, ist immer ein Urteil über den Gegenstand der Kritik. Deswegen heißt es auch bei Horkheimer an einer Stelle, kritische Theorie ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Kritische Theorie bedeutet also, den Gegenstand der Kritik, in diesem Fall jetzt hier das Mensch-Tier-Verhältnis, kategorial zu hinterfragen. Das heißt, hinsichtlich seiner Prämissen, Bedingungen und Voraussetzungen. Es lässt sich zum Beispiel sehr wohl darüber sinnieren, welche Haltungsformen für bestimmte Nutztiere artgerecht sind. Mit Kritik am Mensch-Tier-Verhältnis hat das aber herzlich wenig zu tun. Einfalls mit instrumenteller Vernunft, die sich ja zum Grunde zum Werkzeug unhinterfragter Voraussetzungen macht. Wie etwa jene, dass es normal der natürlich oder rechtmäßig sei, Tiere zu vernutzen. Instrumentelle Vernunft fragt demgemäß nur noch, wie das Elend der Tiere unter Aspekten des Tierschutzes beispielsweise vernünftig zu verwalten sei. Demgegenüber wäre die Aufgabe der Vernunft im Sinne einer kritischen Theorie die Reflexion auf sich selbst, die Hinterfragung der Bedingungen des eigenen Denkens, die Hinterfragung von alledem, was instrumentelle Vernunft als selbstverständlich im Grunde, zugrunde legt. Selbstbesinnung und Selbstreflexion impliziert zugleich auch das Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit, im Grunde die Notwendigkeit der Bescheidenheit. Das heißt, sich nicht einfach ins Recht zu setzen und die anderen ins Unrecht. Kritik ist insofern immer auch historisch bedingt. Sie begreift die Dinge als gewordene und damit auch als vergängliche. Eine kritische Theorie des Mensch-Tier-Verhältnisses hinterfragt insofern die Bedingungen der gesellschaftlichen Vermittlung, in der Tiere wie selbstverständlich noch den banalsten Nutzen des Menschen geopfert werden. Eine kritische Theorie der Gesellschaft hat fundamental moralische Implikationen, möchte ich hier behaupten. Das ist jetzt ein Zitat aus Vorlesungen von Adorno, aus Probleme der Moralphilosophie genannt. Wir mögen nicht wissen, was das absolut Gute, was die absolute Norm, ja auch nur, was der Mensch oder das Menschliche und die Humanität sei. Aber was das Unmenschliche ist, das wissen wir sehr genau. Aufgabe der Moral wäre heute nunmehr die konkrete Denunziation des Unmenschlichen. Anstatt sich nun eine bunte Utopie, verstanden als die Idee der besten aller möglichen Welten, mit den grauen Farben der Gegenwart ausmalen zu wollen und dadurch im Grunde sich selbst zu beschneiden, wendet sich kritische Theorie gegen das, was ist. Ein weiteres Zitat von Adorno aus der Negativen Dialektik lautet: Nur wenn was ist sich ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles. Nun, Ausgangspunkt der kritischen Theorie ist demzufolge, dass wir nicht in der besten aller möglichen Welten leben. In dieser würden weder Menschen noch Tiere geschlachtet, geopfert oder ausgebeutet, möchte ich hier behaupten. In der negativen Bestimmung von Utopie unterscheidet sich maßgeblich materialistische Kritik von im Grunde idealistischem Wunschdenken. Also das Urteil der Kritik bedingt, um nicht idealistisch und damit willkürlich und beliebig aufzutreten, eine Kritik von Wahrnehmung, in dem Sinne auch von einer Ästhetik und Urteilskraft und Erkenntnis. Sie muss also der Frage nachgehen, was können wir wissen? Was sind die materiellen Bedingungen des Denkens und damit des kritischen Urteils? Im Gegensatz zum Poststrukturalismus, der sich im Grunde jedem Urteils entsagen will, ist kritische Theorie genau in diesem Sinne dem Begriff der Wahrheit beziehungsweise der Objektivität verpflichtet. Nun, das logische Problem kritischer Theorie ist letztlich, dass sie die Grundlagen ihrer eigenen Kritik radikal in Frage stellen muss, ohne, wie der Poststrukturalismus, dadurch die Möglichkeit der Kritik selbst preiszugeben. Wenn Adorno zum Beispiel vom totalen Verblendungszusammenhang spricht oder gegen Hegel einwendet, dass das Ganze das Unwahre sei, so nimmt er sich nicht aus dem Verblendungszusammenhang aus, vielmehr macht er auf ein logisches Problem aufmerksam. Und das nicht weniger als dem Begriff der Subjektivität, wie ich es vorhin erläutert habe, in einen gesellschaftlich objektivierten Zusammenhang rückt. Die Einzelnen können zwar, wie Adorno selbst, die warenförmige Vergesellschaftung radikal kritisieren. Als Objekte verkörpern sie aber als Einzelne zugleich das Allgemeine und sind unter den Sachzwängen, wenn man es so sagen will, ihrer Vergesellschaftung bzw. auch unter Strafe ihrer Existenz dazu angehalten, sich zum Instrument dessen zu machen. Man denkt hier zum Beispiel an den Begriff des automatischen Subjekts, wenn man sagt, was sie zugleich radikal kritisieren, wenn sie es denn überhaupt tun, was ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Nun, was Adorno als ein, Zitat, sich selber als einen Moment des Blinden erkennen und dadurch den Blinden zu entragen bezeichnet, ist im Grunde Habermas zu unwissenschaftlich. Habermas ist ja ein Adorno-Schüler, der meiner Meinung nach sich von der kritischen Theorie verabschiedet hat. Darum wendet eben Habermas gegen Adorno ein: Wenn das Ganze das Unwahre sei, dann müsse auch dieser Satz unwahr sein, insofern er Teil des Ganzen ist. Das Ganze der wahren und rechtsförmigen Vergesellschaftung ist aber nicht die Summe der vergesellschafteten Einzelnen, sondern vielmehr die zum Selbstzweck verkehrte gesellschaftliche Vermittlung über wertbare Rechtsstaat, welche die Individuen sozusagen zum Mittel im Grunde degradiert. Also hier, es gibt so Begriffe wie Verdinglichung oder Fetischismus bei Marx zum Beispiel. Eine bloß partikulare Emanzipation ist im Grunde der kritischen Theorie suspekt, weil in solch einer halbherzigen Befreiung Momente des Falschen notwendig nachleben. Daher auch der bekannte Satz von Adorno: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Dieser Satz ist weder eine Aufforderung zum Eskapismus, also zur Flucht, die das Falsche vergessen machen soll, noch zum Arrangement mit dem Falschen im Sinne eines, ja, wenn man nichts ändern kann, dann spielt man eben mit. Vielmehr ist es die Erkenntnis, dass Kritik aufs gesellschaftliche Ganze gehen muss. Nun behaupte ich aber, kritische Theorie habe fundamental moralische Implikationen. Der normative Gehalt von Moral erinnert jedoch an den Versuch, ein richtiges Leben im Falschen einzurichten. Ist Moral also für die materialistische Kritik obsolet? Nun muss man in diesem Zusammenhang verstehen, dass Adorno nicht behauptet, er sei an einem richtigen Leben gar nicht interessiert. Vielmehr ist die Frage nach dem richtigen Leben im Grunde ein leitendes Motiv seines ganzen Denkens. Er kritisiert aber eine Moral, die sich in im Grunde partikularen Regeln, Normen und Konventionen erschöpft. Eine im Grunde privatistische Emanzipation, die sich in ihren kuscheligen Nischen darüber täuschen lässt, dass sie am Falschen weiterhin Anteil nimmt. Wie man das eben im Lifestyle-Veganismus durchaus beobachten kann. Nun, die Frage nach dem richtigen Leben und um nichts anderes geht es im Begriff der Moral. Muss also aufs Ganze gehen oder notwendig scheitern. Ein richtiges Leben ohne Gewissen und Verantwortung ist in diesem Sinne nicht denkbar. Weshalb am Normativen, aber auch an der Selbstkritik, an der Frage nach dem Richtigen oder Falschen und gleichzeitig an der Kritik der Fehlbarkeit jener Instanz, die sich eine solche Selbstkritik überhaupt zutraut, festzuhalten ist. Dabei bedarf es eines Gewissens, auf das man sich nicht einfach zurückzieht. Eine radikale, also an der Wurzel fassende, kategoriale Kritik, wie sie die kritische Theorie formuliert, ist also notwendig moralisch, wie es, und so möchte ich behaupten, auch der marxische kategorische Imperativ ist, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Eine solche Minima Moralia, ist auch eine Aphorismensammlung von Adorno, gibt indes keine Lebenshilfe, keine konkrete Anleitung zum richtigen Leben, wohl aber spricht sie das Urteil über das Falsche, das sogenannte beschädigte Leben, wie es bei Adorno heißt, dessen bestimmte Negation einzig eine Annäherung im Grunde an das gute Leben, also an den Begriff der Utopie im Grunde, durch den Ausschluss des Falschen erahnen lässt. Also wir können sagen, was falsch ist, aber zu sagen, was richtig ist, würde uns im Grunde schon darin beschneiden, was überhaupt erst möglich wäre. Kritische Theorie ist zwar im emphatischen Sinne moralisch, aber wo sie moralisch ist, ist sie nicht ethisch, möchte ich hier behaupten. Und damit knüpfe ich an das an, was ich eingangs schon gesagt habe. Ethik suggeriert eine ergebnisoffene Diskussion, gewissermaßen ein Abwägen moralischer Fragestellung unter dem bisweilen ein Dilemma und möglich jeweils fatale Handlungsperspektiven konstruiert werden. Man kennt das bei Ethikern, dann werden immer irgendwelche komischen Vergleiche eingeführt, beispielsweise eine Frau und ein Mann sind auf einer Insel, der Mann ist schwer krank und braucht medizinische Hilfe, kann ihn nur auf dem Festland wahrnehmen. Da gibt es einen Fährmann, der sozusagen die einzige Fähre hat und der sagt nun zu der Frau, ja, also ich lasse euch nur rüberschiffen, wenn ich sozusagen mit dir schlafe. Und damit ist die Frau sozusagen in einem Konflikt, denn sie betrügt einerseits ihren Mann, rettet damit aber ihr Leben, oder sie muss den Tod ihres Mannes in Kauf nehmen. Und damit ist sozusagen immer so ein Dilemma konstruiert. Also Ethiker konstruieren eigentlich immer ein Dilemma, würde ich mal so behaupten. Kritische Theorie möchte aber eben nicht in diesem Fall ergebnisoffen zur Disposition stellen, ob nun Verhältnisse umzuwerfen sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Oder eben Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, ein kategorischer Imperativ von Adorno. Solche kategorischen Imperative stehen gar nicht zur Disposition. Es sind im Grunde, das möchte ich behaupten, selbstevidente Dogmen. Und das ist auch gut so. Da ihre rationale Abwägung selbst schon irrational wäre. Manchmal sind eben moralphilosophische Imperative weniger anmaßend als der Versuch, sie diskursiv zu begründen, weil im Grunde jeder Anspruch auf Begründung eines normativen Satzes immer schon verrät, was er zu begründen beabsichtigt. Nun, Ethik ist Adorno eine Art Moral, Zitat, die sich des eigenen Moralismus schämt und infolgedessen so gebärdet, als ob sie zwar eine Moral, aber gleichzeitig doch nicht eine moralistische Moral sei, Zitat Ende. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt der Kritik an ethischen Fragestellungen, und dieser basiert auf der Grundlage von Moral schlechthin. Moralisches Handeln setzt Freiheit voraus. Für die materialistische Kritik der kritischen Theorie bedeutet das nicht nur idealistische Willensfreiheit, sondern vor allem auch die existenzielle Freiheit von Handlungsperspektiven, wie ich das bereits erwähnt. Nun, die verwaltete Welt, wie es in der kritischen Theorie oft formuliert wird, ist aber maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass die Individuen als Subjekte in hohem Maße aller Spontanität, aller Freiheit beraubt sind. Moral kann sich im Kapitalismus eben nicht jeder leisten. Dies spiegelt sich auch im Verhältnis von Ethik und Moral wider. Das ist jetzt wieder ein Zitat von Adorno aus dieser Vorlesung, die ich bereits erwähnt hatte. Durch Nivellierung der Problematik von Moral auf Ethik wird von vornherein das entscheidende Problem der Moralphilosophie, nämlich das Verhältnis des einzelnen Individuums zu dem Allgemeinen, eskamotiert. Also das heißt, wir verschwinden lassen. Es wird weggeschafft, Zitat Ende. Nun, es steckt in der Ethik im Grunde die Verfolgung des eigenen Ethos. Die Selbstverwirklichung und der Phrasenmäher, als komme dabei schon das richtige Leben heraus. Die kritische Theorie ist also derart in normativer Weise moralisch, dass sie unter der radikalen Kritik der Determiniertheit der Individuen als Subjekte auf Emanzipation drängt. Und zwar auf Emanzipation des Verhältnisses der Individuen zur Gesellschaft. Diese Emanzipation ist zugleich Bedingung bzw. Grundlage von Moral schlechthin oder anders ausgedrückt. Voraussetzung für Moral und Ethik ist die Kritik der verwalteten Welt. Für Adorno, Zitat, ist die Möglichkeit der Freiheit zu einem solchen Minimum herabgesunken, dass man sehr ernst die Frage stellen kann oder muss, wie weit die Kategorien des Moralischen ihr gegenüber, also hier ist die Gesellschaft gemeint, einen Sinn haben, Zitat Ende. Was Moral heute überhaupt noch heißen dürfte, geht also über an die Frage nach der Einrichtung der Welt. Nun, die Tauschgesellschaft ist demnach sozusagen ein, Zitat, Zusammenhang von Institutionen, der ein richtiges Leben geradezu verhindert. Das findet sich auch in der besagten Vorlesungsmitschrift. Dies ist aber nicht als Kritik an Moral schlechthin misszuverstehen, sondern dies ist die Kritik an den herrschenden Bedingungen der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit von Moral. Moral, die aus theologischen Kategorien im Grunde hervorging und sich Ethik schimpft, fasst das Sittliche, Zitat, in bloßen Immanenzkategorien, also in Naturkategorien, in Kategorien des bloßen Daseins, in dem wir uns befinden ohne Transzendenz, ohne etwas, was über unsere eigene Naturwitzigkeit und Naturbestimmtheit hinausginge. Das Sittliche wird dann selbst zu einer Naturbestimmung gemacht. Aber wenn Humanität überhaupt einen Sinn hat, dann besteht sie genau darin, dass sie die Entdeckung ist, dass die Menschen in ihrem Handeln, in ihrer unmittelbaren naturwüchsigen Bestimmtheit eben nicht aufgehen. Zitat Ende. Aber diese vielbeschworene naturwüchsige Bestimmtheit ist es gerade, die uns ins Ohr säuselt, dass die Gewalt des Mensch-Tier-Verhältnisses nur der blinde Vollzug eines naturgegebenen Schicksals ist, das die Tiere ihrer bloßen Bestimmung zuführt. Nun, Moral bezieht sich auf das Individuum, beschreibt aber ein gesellschaftliches Phänomen. Kritische Theorie will Vermittlung, will Assoziation, will Versöhnung der Einzelnen mit dem Allgemeinen, also der Individuen mit der Gesellschaft. Jedoch, und das ist entscheidend, nicht als Selbstaufgabe der Individualität und Spontanität der Einzelnen, sondern als Vermittlung bzw. Kommunikation des Verschiedenen, in der das Unterschiedene Anteil hat aneinander. Und das ist auch relevant für das Mensch-Tier-Verhältnis. Der Begriff der Moral, der sich aus solcherlei Vermittlung speist, ist insofern notwendig mit dem Begriff der Utopie, also griechisch für Nichtort, assoziiert. Es geht hier um nichts anderes als um die Verwirklichung der besten aller möglichen Welten. Utopie, schreibt Adorno, wäre die opferlose Nicht-Identität des Subjekts. Damit ist nicht der Tod des Subjekts gemeint, den der Poststrukturalismus beschwört, sondern eine Identität, die sich nicht der Gesellschaft anbiedert und opfert, weil eine solche utopische Gesellschaft nicht zur Identität zwänge, weil man in ihr, Zitat, ohne Angst verschieden sein kann. Utopie wäre über der Identität und über den Widerspruch ein Miteinander des Verschiedenen, Zitat Ende. Gerade darin befinden sich eben entscheidende Anknüpfungspunkte für eine kritische Theorie der Befreiung der Tiere. Nun, die Assoziation der Moral mit dem Begriff der Utopie spiegelt sich vor allem in der Grundlegung der Moral wider. Wenn ich behauptet habe, dass der Begriff der Freiheit eine grundlegende Bedingung der Möglichkeit von Moral ist, so bedeutet das auch, dass die Freiheit der Einzelnen die Bedingung der Möglichkeit einer Verwirklichung der besten aller möglichen Welten ist. Der Begriff der Freiheit ist ziemlich vielschichtig, möchte hier aber nur über den Anteil sprechen, der unmittelbar Bedingung von Moral ist. Dabei geht es eben sowohl um die Fähigkeit des Individuums zu spontanen Akten, dazu nicht bis ins Mark hinein gesellschaftlich präformiert oder abgerichtet zu sein, nicht als Einzelner zugleich das Allgemeine zu sein, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, damit eben die Bedingungen und Anforderungen und Pflichten der Gesellschaft an den Einzelnen verinnerlicht zu haben. Adorno spricht in diesem Zusammenhang von moralischen, emotionalen und letztlich volontativen, also willensmäßigen Impulsen oder vom Impuls, von der, Zitat, spontanen Regung, die ungeduldig mit dem Argument nicht dulden will, dass das Grauen weitergehe, Zitat Ende. Nun, die Widersprüchlichkeit solcher Affektiertheit ist Adorno durchaus bewusst, wenn er schreibt, der Impuls, die nackte physische Angst und das Gefühl der Solidarität mit den, nach Brechts Wort, quälbaren Körpern, der dem moralischen Verhalten immanent ist, würde durchs Bestreben rücksichtsloser Rationalisierung verleugnet. Das Dringlichste würde abermals kontemplativ, also eine innere Versenkung sozusagen, sich zurückziehen. Spott auf die eigene Dringlichkeit, Zitat Ende. Und dieser Satz ist weder misszuverstehen als ein Plädoyer für die Irrationalität, noch für ein Vergessen darüber, dass emotionale Erregungen auch äußerst regressive, also rückständige Tendenzen zeitigen können. Vielmehr geht es darum zu zeigen, dass die restlose Durchrationalisierung noch der Empfindung jedes Einzelnen uns blind macht gegenüber dem Leiden quälbarer Lebewesen. Wer angesichts des unvorstellbaren Leidens von Menschen und anderen Tieren die Sache erst einmal vermeintlich rational, also nüchtern, uninvolviert und distanziert betrachten möchte, agiert in dieser Konsequenz irrational. Weil solche Kontemplation, also solche innere Versenkung, ein sich in sich zurückziehen, vermeintlich aus seinem materiellen Dasein sich idealistisch zu entfernen, sich selbst im Grunde aus der Verantwortung nimmt. Also dieser Idealismus ist, könnte man beschreiben, als ein, die Seele schwinget sich wohl in die Höhe, Joche, der Leib, er bleibt auf dem Kanapee. Nun, weil ein derart kühles, sich aus dem Verblendungszusammenhang ausnehmendes Denken über die materielle Gewalt, die anderen widerfährt, unterstellt, dass der Gegenstand, über den da gedacht wird, überhaupt einer Rationalität zugänglich sei, so als könnte man eben diese Gewalt, die da täglich Menschen und Tieren widerfährt, verstehen oder rational rechtfertigen, wenn man nur lang genug darüber sinnierte. Nun, der moralische Impuls, von dem hier die Rede ist, begründet sich in der spontanen Regung des Mitleids. Solches Mitleid objektiviert und verallgemeinert die subjektive Leiterfahrung einzelner Individuen. Mitleid ist ein Ausdruck der Identifikation mit den Leidenden. Eine Identifikation, die allerdings nicht subsumiert, also nicht unterordnet. Problematisch ist am Mitleid weder, meine Behauptung, die affektive Gefühlslosigkeit, noch die Ohnmacht, die es zeitigt, ja nicht einmal die Anmaßung, den materialistischen Schmerz der anderen, also der Bemitleideten, idealistisch und letztlich nur virtuell zu durchleben. Gegen Nietzsche formulieren Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, Zitat, nicht die Weichheit, sondern das Beschränken der Mitleid macht es fragwürdig. Es ist immer zu wenig. Zitat Ende. Soll heißen, Mitleid fokussiert die Wahrnehmung des Leids auf den unmittelbaren Erlebnishorizont derer, die sich mit den Leidenden solidarisieren. Zugleich bindet der begrenzte subjektive Erlebnishorizont jedoch alles Leid aus, das uns unter der gesellschaftlichen Vermittlung objektiv verborgen bleibt. Unsere beschränkte Aufmerksamkeitsspanne lässt die Empörung über alltägliche Gewalt von Zeit zu Zeit ja punktuell flüchtig aufblitzen, um bald wieder zur Tagesordnung überzugehen und das, was uns empörte, zu verdrängen und zu vergessen, weil nun schon irgendetwas anderes um unsere Aufmerksamkeit buhlt. So ist auch ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Alle Verdinglichung ist ein Vergessen. Oder inhuman ist das Vergessen, weil das akkumulierte Leiden vergessen wird. Denn die geschichtliche Spur an den Dingen, Worten, Farben, Tönen ist immer die vergangenen Leidens. Die Bedingung der Möglichkeit eines aufblitzenden Mitleidsimpuls ist die Empathie, das heißt das Vermögen und die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen und Motive von anderen Individuen zu erkennen, zu verstehen, ja, und auf diese einzugehen. Sie zu berücksichtigen. Wenn der moralische Impuls als ein individueller, situationsbezogener und damit letztlich höchst kontingenter, also Affekt, also er ist möglich, aber nicht notwendig, mit den universellen und auch rationalen Ansprüchen an Moral zu vermitteln wäre, dann einzig als Generalisierung, also als Verallgemeinerung des Mitleidsimpulses, die Horkheimer und Adorno bei Arthur Schopenhauer entlehnt haben. Das heißt, als ein ja, empathisches Selbstverständnis, als der von Situationen und Affekten unabhängige, also generalisierte Wille, sich auf die Empfindungen anderer leidensfähiger Individuen um ihrer selbst willen einzulassen. Wären wir unempfänglich für das Leid der anderen, dann könnten wir nicht die Hoffnung in uns tragen, menschliches Zusammenleben könnte einmal gelingen. Und die Erfahrung von Leid, von Qualen und Schmerzen ist eine unmittelbare materialistische Erfahrung. Zitat, das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, dass Leiden nicht sein, dass es anders werden solle. Weh spricht Vergeh. Darum konvergiert das spezifisch Materialistische mit dem kritischen, mit gesellschaftlich verändernder Praxis. Dieses Weh spricht Vergeh ist sozusagen entliehen aus Nietzsches Also sprach Zarathustra, ist sozusagen das durchgehende Motiv, das ist im Grunde ein Gedicht, so lautet, O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid, Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Okay, außerdem heißt es in Adornos negative Dialektik, Zitat, das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet. Was es als sein subjektivstes erfährt, sein Ausdruck, ist objektiv vermittelt. Darin wird deutlich, dass der Ästhetik in moralischen Fragestellungen eine entscheidende Bedeutung beikommt. Ästhetik ist hier nicht verstanden, sozusagen im ordinären Sinne als ja, ein Attribut der Künste oder allgemein des Schönen, sondern im ursprünglichen auf Alexander Gottlieb Baumgarten zurückgehenden Sinne als Episteme Aesthesis. Das heißt so viel wie Erkenntnis von Wahrnehmung und Empfindung. Als Reflexion bzw. Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung. Denn wer das Leid nicht wahrnimmt und sich in einem Akt der, ja, wenn man so sagen will, Anästhesie blind macht gegenüber dem Leiden, ist nicht verwickelt und damit vermeintlich frei von Verantwortung. Insofern ist eine Moral, die sich nicht um Ästhetik kümmert, im Grunde bloße Bigotterie, möchte ich behaupten. So, abschließend möchte ich nun Auch im Ausblick auf den letzten noch folgenden Vortrag in dieser Reihe eine prinzipielle Kritik des poststrukturalistischen bzw. postmodernen Denkens leisten, das nicht nur in der Tierbefreiungsbewegung herumgeistert. Wie ich bereits erwähnte, kritische Theorie, schreibt Horkheimer, ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Über poststrukturalistische Theorien soll hier das Existenzialurteil entfaltet werden, weil sie die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis und Gesellschaftskritik mit einem sich im Grunde subversiv gerierenden Gestus zu Grabe tragen. Beeinflusst hat der Poststrukturalismus vor allem das Denken über jene Herrschaftsform, die der sogenannte Vulgärmarxismus überheblich als Nebenwidersprüche abgetan hat. Im Rahmen der sogenannten Triple Oppression Theory, bekannt durch das Black Feminist Statement des Combahee River Collective, eine 1974 in Boston gegründete Gruppe, wurde erstmals eine gemeinsame Struktur der Unterdrückung aufgrund von Class, Race und Gender postuliert, um gegen den sogenannten Single-Issue-Ansatz innerhalb der linken und feministischen Bewegung sowie der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu agitieren. Single-Issue heißt in dem Fall, dass diese Bewegungen sich häufig immer nur auf ihre eigene Bewegung konzentrieren und nicht darüber hinausschauen, sozusagen. Sprich, sich beispielsweise die Bürgerrechtsbewegung nicht für Feminismus interessiert hat oder umgekehrt. So, seit 1991 wurde der Begriff zu einer sogenannten Unity of Oppression erweitert, um für weitere Formen der menschlichen Diskriminierung, zum Beispiel Sexualitism, Ageism, Ableism, Lookism und so weiter, aber auch für den sogenannten Speziesismus zu sensibilisieren. Also das eine Unterdrückung aufgrund von einer sexuellen Orientierung, aufgrund des Alters, aufgrund von Behinderungen und von außergewöhnlichen Aussehen etc., aber eben auch Speziesismus. Und der 1970 vom britischen Psychologen Richard D. Ryder in Anlehnung an die Begriffe Sexismus und Rassismus begründete Neologismus, also Wortneuschöpfung, soll die Unterdrückung von Lebewesen aufgrund ihrer Spezies, also ihrer Artzugehörigkeit, umschreiben. Dabei wird jedoch der Begriff des Glücks und damit die Leidensfähigkeit der Tiere ausgeblendet und im Grunde einem Biozentrismus das Wort geredet, also sozusagen die Biologie oder die Lebewesen sozusagen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Und dieser Biologismus oder dieser Biozentrismus kann im Grunde begrifflich gar nicht mehr unterscheiden, warum er eigentlich ein leidenschaftliches Plädoyer für die Tiere und nicht etwa für andere Lebewesen, zum Beispiel der Spezies Yersinia pestis, dem Erreger der Lungen- und Beulenpest sein will. Nun, in akademischen Kreisen der sogenannten Cultural Studies, der Science Studies, der Postcolonial Studies, der Gender Studies und neuerdings auch der Human-Animal Studies, wurde anstelle von Unity of Oppression der weitgehend synonyme Begriff der Intersektionalität, Intersectionality, durch die Juristin Kimberly Williams Crenshaw geprägt, die damit das Bild einer Kreuzung verband, an der sich sozusagen verschiedene Diskriminierungen treffen. Gemeinsam ist diesen postmodernen Studies, diesem Theoretisieren über die Sammlung von Unterdrückungsismen, ein Sozialkonstruktivismus, der nicht nur versucht, einen interdisziplinären Zusammenhang herzustellen, dagegen wäre erstmal nichts einzuwenden, sondern vielmehr behauptet, dass zwischen unterschiedlichen Formen der Unterdrückung eine strukturelle Äquivalenz, also Gleichwertigkeit, vorherrschend sei. Das heißt, die zugrunde liegenden Strukturen von Ausbeutung und Unterdrückung seien irgendwie gleich und auf ein einheitliches Muster reduzierbar. Nun, der sogenannte Logozentrismus, wie es Poststrukturalisten formulieren, verstanden als hegemonialer, also vorherrschender Diskurs des abendländischen Denkens, sei gekennzeichnet durch dualistische Subordinationen, das heißt Unterordnungen. Das Begriffe sind nicht von mir, die sind aus dem Poststrukturalismus, die sich gerne mit solchen Begriffen brüsten, wodurch im Rahmen einer Konstruktion dichotomer, also zweigliedriger Gegensatzpaare, etwa Subjekt, Objekt, Mann, Frau, Hetero, Homo, Weiß, Schwarz, Mensch, Tier und so weiter, eine Seite der anderen, zum Beispiel das Tier dem Menschen oder die Frau den Mann hierarchisch und herabwürdigend untergeordnet würde. Demgemäß wären Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Speziesismus und der Ismen mehr allesamt auf einen identischen strukturellen Ursprung zurückzuführen, nämlich auf die Konstruktion eines anderen als Abgrenzungsfolie zur eigenen ebenfalls konstruierten Identität. Auch der von Wilhelm Heidmeier geprägte Terminus der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit unterstellt einen gemeinsamen Nenner unterschiedlicher Formen von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Menschen und läuft damit Gefahr, unter anderem Gefahr, den Antisemitismus beispielsweise als bloße Erscheinungsform des Rassismus ja misszuverstehen. Gayatri Chakravorty Spivak hat für die identitätsaufgeladene Konstruktion von Eigen- und Fremdgruppen im Kontext der sogenannten Postcolonial Studies, also postkoloniale Theorie, den Begriff Othering geprägt, wobei diese zu anderen gemachten als sogenannte Subalterne, ein Begriff, der von Antonio Gramsci entlehnt ist, untergeordnet und ihrer Stimme beraubt würden. Ein programmatischer Text von Spivak lautet beispielsweise Can the subaltern speak? Nun, in diesem Kontext plädiert die postmoderne Ökofeministin Donna Haraway, bekannt durch ihre Thesen zur Bedeutung des Fleischkonsums zur Konstruktion von, von Männlichkeit, ein bekanntes Buch ist The Sexual Politics of Meat, dafür, dass das Entwickeln von Konversationen mit Tieren der Schlüssel zu einem weniger herrschaftsförmigen Mensch-Tier-Verhältnis sei. Gerade so, als müssten wir erst mit Tieren quatschen, um zu kapieren, dass Gefangenschaft, Ausbeutung und Tod vielleicht doch nichts für Tiere sind. Letztlich abstrahiert das postmoderne Denken vom historischen und sozialen Kontext. Von den spezifisch historischen Momenten, von der Singularität der unterschiedlichen Formen von Gewalt, Ausbeutung, Unterdrückung und Herrschaft. Alles ist nur noch ein, Zitat, Ensemble von Strukturen, wie es Foucault in die Subversion des Wissens formuliert, wo die Opfer als konstruierte andere strukturell austauschbar sind, da halluzinieren sich eben postmoderne Antispeziesistinnen zuweilen den Holocaust auf unseren Tellern herbei, weil für die Tiere ja jeden Tag Treblinka sei. Und reduzieren ihre Kritik an der Ausbeutung von Tieren allein darauf, über selbige zu schweigen und stattdessen die Inkommensurabilität von Auschwitz zu relativieren. Also die Nichtmessbarkeit, Nichtvergleichbarkeit von Auschwitz zu relativieren. Es ist die basale Dummheit des Poststrukturalismus, gesellschaftliche Verhältnisse in nichts als Sprache und Text auflösen zu wollen, gerade so, als verzöge sich die Konstitution von Gesellschaftlichkeit als Rede oder Diskurs über Gesellschaft. Es gab da beispielsweise eine lustige Publikation von, kriege ich den Namen noch auf die Reihe? Ein Physiker hat in einer Zeitschrift namens Social Text einen Text veröffentlicht, wo es um die soziale Konstruktion der Quantenmechanik ging. Und der Text wurde auch angenommen. Also Social Text zeigt ja schon mal, wie bescheuert die Leute eigentlich sind, also sozusagen Gesellschaft und nichts als Text aufzulösen. Und Alan Sokol ist der Name des Physikers. Text wurde angenommen, er hat auch mehrmals nachgefragt, ob sie ihn wirklich annehmen wollen, nicht vielleicht doch noch ein bisschen Kritik haben, ohne Einwände angenommen von den Reviewern, peer-reviewed. Und im Nachhinein hat er versucht, in derselben Zeitschrift eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. Er hat nämlich einen Text geschrieben, der völlig sinnfrei war, der einfach nur Zitate aneinandergereiht hat von Poststrukturalisten, die sich missbräuchlich auf naturwissenschaftliche Thesen beziehen. Weil es da nicht veröffentlicht wurde, hat er eben ein Buch draus gemacht, möchte ich allen wärmstens empfehlen. Eleganter Unsinn nennt sich das. Alan Sokol, Gene Brickman. Jacques Derrida, ein bedeutender Vertreter des Poststrukturalismus und der Begründer der Dekonstruktion, sieht sich insofern in Anlehnung an seinen lumpendialektischen Begriff der Differenz, also ist von dem Französischen der Differenz, nur dass er es nicht mit E, sondern mit A schreibt, genötigt, die logozentrische Einheit des Tiers zu kennzeichnen, indem er vom Animo, also A-N-I-M-O-T, schreibt oder schwafelt und dabei sozusagen die französische Pluralform von Tier, nämlich Animo mit A-U-X hingeschrieben, mit Mo, französisch für Wort, synthetisiert. um diese Albernheit mit einem weiteren Beitrag, den die Welt nicht braucht, zu bereichern, möchte ich eine eigene Kreation beisteuern und nenne meinen Vortrag Animal Riots im Sinne von Aufständen und Tumulten von Tieren, die ach so homophon zu Animal Rights im Sinne von Tierrechten klingen. Das ergibt zwar auch keinen Sinn, musste aber mal gesagt werden. Poststrukturalisten zeichnen sich gemeinhin dadurch aus, dass sie stets beteuern, dass es den Poststrukturalismus gar nicht gibt, dass sie die Identität nichts als Ausschlüsse produziere und durch Queerness verstört werden müsse, dass nicht nur die Kategorie der objektiven Wahrheit, sondern Wahrheit schlechthin und damit implizit auch die Möglichkeit von Erkenntnis nichts als ein Metadiskurs sei, der sich im Spannungsfeld gleichberechtigter, pluralistischer Wahrheitsdiskurse eine Hegemonie, also eine Vorherrschaft anmaße. Wie Michel Foucault suffisant behauptet. In der Aufkündigung eines Universalitäts, Objektivitäts und Wahrheitsanspruchs ist es immerhin logisch stringent, den Tod des Subjekts zu verkünden. Denn wo kein Objekt als vermitteltes substanziell erkannt werden darf, da löst sich eben noch jede Subjektivität und damit auch jede Möglichkeit der Selbstreflexion in Wohlgefallen auf. Selbstreflexion ist ja nun mal eine sehr vertrackte Sache, weil man sich sozusagen dabei selbst zum Objekt macht, also das Subjekt ist, macht sich selbst zum Objekt. Deswegen fällt es auch vielen so schwer, Selbstreflexion zu üben. Der erkenntnistheoretisch und zugleich gesellschaftlich verfasste Begriff der Subjektivität wird dabei aber häufig vom postmodernen Denken als ja im Grunde willkürlicher Willensakt verklärt, indem sich das solipsistische Individuum in einem queeren, inkohärenten Spiel mit Identitäten ständig neu zu erfinden wähnt. Erkenntnis ist aber immer Erkenntnis von Objekten, das heißt von Gegenständen der Anschauung, auf die sich das Subjekt der Erkenntnis, in dem Fall zum Beispiel das Ich, nur vermittelt, das heißt über Wahrnehmungen, Empfindungen, Erfahrungen, aber auch Begriffe beziehen kann. Adorno pointiert dies als Vorrang des Objekts. In diesem Sinne ist jede Erkenntnis metaphysisch bedingt. Das heißt, Erkenntnis fragt notwendig nach dem Wesen der Erscheinungen. Nun, der Poststrukturalismus leugnet ein solches Wesen, weil es als Essentialismus oder gar Substantialismus zu verwerfen sei. Wenn alle Erkenntnis aber, einschließlich derer, die der Poststrukturalismus für sich beansprucht, Wahrheit bloß produzieren und demgemäß keinen universellen Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch geltend machen können, dann sind die alle Urteile, die solches Denken zu fällen vermag, beliebig und austauschbar. Dann ist die krude Meinung nicht von der Erkenntnis und die Halluzination nicht von der Wahrnehmung zu scheiden. Der Denkduktus des Poststrukturalismus gleicht im Grunde dem des Schizophrenen, der seine Psychose als höheren Bewusstseinszustand verstanden wissen will. Die tiefe Verachtung poststrukturalistischer Theorien gegenüber dem Begriff der Erkenntnis gründet in der Kritik an der Metaphysik, die sich französische Postmodernisten bei der Deutschstümmelei eines gewissen völkischen Nationalisten namens Martin Heidegger abgekupfert haben. Heideggers Kritik an der Metaphysik mündet in eine derart totalitäre Ontologie, also Seinslehre, zu der die Metaphysik selbst nicht einmal fähig gewesen wäre. Metaphysik ist ein Begriff, der im weiteren Sinne auf Aristoteles zurückzuführen ist. Die Physik war im weiten, ja, im antiken Verständnis alles empirisch Erfahrbare, experimentell Messbare und mathematisch Beschreibbare. Also dasjenige, was der moderne, der übergeordnete Begriff der Naturwissenschaft ist. Demgegenüber ist die Metaphysik dasjenige, welches hinter den empirisch erfahrbaren Dingen steht, mit dem Denken, das nach den Ursachen des empirisch Erfahrbaren fragt, dass das Wesen der Erscheinung ergründen will. Ausgangspunkt der Metaphysik ist also, dass die Dinge nicht sind, wie sie uns erscheinen. Indes sind die Dinge kein bloßer Schein, sondern zugleich Bedingungen des Erscheinens. Immanuel Kants sogenannter transzendentaler Idealismus. Und man muss sagen, dass Kants Kritikbegriff sehr entscheidend war für die Entstehung der kritischen Theorie. Also Kants transzendentaler Idealismus ist insofern ein Materialismus, als er die Existenz der Dinge außerhalb der Subjekte eben nicht bezweifelt, ist aber zugleich metaphysisch, da er die Grenzen der Erfahrung aufzeigt und ihre Beschränkung durch das kritische Denken zu transzendieren trachtet, also zu überschreiten trachtet. Wahrheit ist nicht weniger als die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand, sagt Kant. Wahrheit ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil Subjekte sozusagen erkenntnistheoretisch bzw. idealistisch durch Anschauungsform, also wir können nicht wahrnehmen, ohne Raum und Zeit vorauszusetzen, aber auch gesellschaftlich bzw. materialistisch durch Denkform reformiert, das heißt letztlich voreingenommen sind. Wer aber nicht unabhängig davon, ob sie zu erreichen ist, nach Wahrheit strebt, wer sie vielmehr wie der Poststrukturalismus, den Pluralismus überantwortet, entsagt sich der Erkenntnis der Welt. Was dann übrig bleibt, ist der TINF der Postmoderne, für den Wahrheit nur eine Eigenschaft von Sätzen ist. Eine Ansichtssache, eine Frage der Definition, die wir durch Machtspiele miteinander aushandeln. Die Strategie des Poststrukturalismus, die Metaphysik zu überwinden, ist im Grunde ja ein ganz alter Hut. Sie geht nämlich auf den sogenannten Universalienstreit der mittelalterlichen Scholastik zurück, von dem der Poststrukturalismus einfach nicht lernen will. Das ist ein Zitat von Karl-Heinz Haag, auch ein Dornschüler, dass das, was existiert, so wenig in reiner Allgemeinheit sich erschöpft, wie andererseits in reiner Singularität. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen den damals den sogenannten semantischen Realisten und Nominalisten stand das Verhältnis von konkreten und abstrakten Begriffen, sogenannte Universalien, und ihrer Vermittlung zwischen Begriff und Sache. Unter Berufung auf Platons Ideenlehre wiesen die Realisten den allgemeinen Begriffen als abstrakte Entitäten, also seiende Dinge, eine reale und zugleich metaphysische Existenz zu. Demgegenüber verstand und versteht sich die nominalistische Aushöhlung alles Wirklichen als eine Kritik an der Metaphysik. Die Erkenntnis, Zitat, der Arbitrarität, also Willkürlichkeit und der Beliebigkeit des Zeichens, wie es Derrida formuliert, ist der Ausgang der Metaphysikkritik. Die Allgemeinbegriffe sind den Nominalisten bloße austauschbare, subjektiv gesetzte Namen, lateinisch nomina, gedankliche Abstraktion ohne reale Entsprechung außerhalb des Intellekts. Für den postmodernen Nominalismus ist der Begriff nicht nur ein bloßer Name für Dinge der empirischen Anschauung, sondern vielmehr existieren außerhalb des Diskurses keine Dinge. Der Diskurs selbst bringe Natur und Gegenständlichkeit und damit auch Geschlecht, Sexualität und eben den Begriff des Menschen bzw. des Tiers hervor. Insofern seien Universalien immer schon totalitär, repressiv und dogmatisch. Realität komme demgegenüber nur den empirisch erfahrbaren Einzeldingen, nicht aber den Universalien, also den Allgemeinbegriffen, zu. Nun, die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx, möchte ich behaupten, hat den Nominalismus eigentlich bereits widerlegt. Die Realabstraktion der Wertform, die Realmetaphysik des Geldes, die gespenstische Gegenständlichkeit des Warenfetischismus, die, wie Marx sagt, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken ist, legen Zeugnis davon ab, dass das abstrakte gesellschaftliche Verhältnis sich in empirischen Partikularitäten verdinglicht hat. Und hier formuliert Marx sozusagen Deutung der allgemeinen Wertform. Und es hört sich so an, als würde er eigentlich schon eine Kritik an postmodernen Antispezifizisten vorwegnehmen. Zitat: Es ist, als ob neben und außer Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Tieren auch noch das Tier existierte, die individuelle Inkarnation des ganzen Tierreichs. Mit der allgemeinen Wertform, das heißt dem Geld bzw. der Währung, tragen wir das abstrakte gesellschaftliche Verhältnis empirisch erfahrbar in der Tasche umher. Im Subjekt als Bedingung der Möglichkeit des Geldes, als jene Form, in der, wie ich schon mehrmals erwähnte, die Individuen als Einzelne zugleich das Allgemeine sind, ist der Zusammenhang zwischen Warenform, Rechtsform und Denkform gesetzt. Der postmoderne Nominalismus liquidiert diesen Zusammenhang. Die empirische Tatsache, dass Waren Preise haben und Geldkosten, habe nichts mit den Gebrauchswerten zu tun, die sich unter der Ware verstecken, dafür alles mit dem Diskurs. Wer aber behauptet, Preis und Geld seien nicht gesellschaftliche Produktionen, sondern Konstruktionen, deren Dekonstruktion die Gebrauchswerte in ihrer vollen Pracht enthüllen, der hat die Denkform, die den Gebrauchswert möglich macht, bereits verinnerlicht und affirmiert, also bejaht. Der nominalistische Backlash der Postmoderne, das heißt der Rückfall der Moderne, noch hinter tiefste mittelalterliche Scholastik, hätte er immerhin lernen können, dass er die Geltung seiner eigenen Urteile in Zweifel zu ziehen hätte, wenn er sich nur einmal beim Wort nehme. Wie kann der Nominalismus eine wahre Aussage treffen, wie jene, die den Nominalismus begründet, wenn die Wörter, derer er sich bedient, willkürliche, bedeutungs- und verstandeslose Zeichen sind, die auf nichts verweisen, das sie nicht selbst sind. Also Zeichen, die nur auf Zeichen verweisen. Den Begriff des Nicht-Identischen aus Adornos negative Dialektik wurde, wo er unverstanden blieb, eine Nähe zur Dekonstruktion Derridas nachgesagt. Nicht-Identität kritisiert zwar auch das Defizitäre und damit die Unschärfe begrifflicher Identität, mithin die Tatsache, dass die Gegenstände des Denkens nicht identisch in den Begriffen, die unser Denken strukturieren, aufzulösen sind. Mit dem Begriff der Nicht-Identität wird also auch dafür sensibilisiert, dass die Kategorie des Geschlechts nicht identisch im Begriff der Zweigeschlechtigkeit aufzulösen ist, dass es Menschen gibt, die daran einfach nicht aufgehen. Es lässt sich ferner dafür sensibilisieren, dass es kein einziges Merkmal gibt, nicht die Vernunft, nicht die Sprache, nicht was auch immer, das allen empirisch existierenden Menschen zukommt und zugleich keinem empirisch existierenden Tier. Nun, im Gegensatz zum Denken der Differenz kommt der dialektische Begriff der Nicht-Identität aber nicht auf die dümmliche Idee zu behaupten, dass Männlichkeit und Weiblichkeit willkürliche Zuschreibungen seien oder dass der Begriff des Menschen verschwindet, wie Zitat, am Meeresufer ein Gesicht im Sand, wie es Foucault formuliert, in die Ordnung der Dinge. In der negativen Dialektik, die Adorno mit dem sozusagen dem Begriff der Nicht-Identität ja widmet, formuliert er aber den bedeutenden Satz, Denken heißt identifizieren. Soll heißen, wer erkennen will, wer kritisieren will, für den ist das Identifizierende, das Kategoriale, das begriffliche Denken unerlässlich. Die Suche nach Erkenntnis ist der Versuch, dass Identität gelingt. Zugleich gilt aber, eingedenk dessen, was nicht im Begriff identisch aufgeht, der Satz von Ernst Bloch, Denken heißt überschreiten. Anstatt sich also nun mit abgelatschten Phrasen auf die Schulter zu klopfen, dass dieser oder jener Begriff konstruiert, essentialistisch und substanzialistisch aufgeladen sei und deshalb dekonstruiert werden müsse, bedürft es einer bestimmten Negation des zu kritisierenden Falschen, einer kategorialen Kritik des Begriffs, einer Kritik, die den Begriff nicht abschafft, sondern ihn zur Wahrheit treibt. Das postmoderne Denken ist indes gekennzeichnet durch die unbestimmte Negation. Wenn zum Beispiel Judith Butler, anstatt eine Kritik an patriarchaler Vergesellschaftung zu leisten, nicht nur Gender, also das soziale Geschlecht, sondern auch Sex, also das biologische Geschlecht, zur sozialen Konstruktion stilisiert, dann schwingt darin im Grunde eine Angst mit, die einen essentialistischen Biologismus bereits voraussetzt, die also unterstellt, dass die Existenz biologischer Unterschiede essentiell sei und demgemäß über die Biologie hinaus gesellschaftliche Geltung beanspruchen. Anstatt diesen essentialistischen Schluss und die soziale Überzeichnung biologischer Differenzen zu kritisieren, gewiss macht sie das natürlich auch, aber sie versteift sich eben darauf, alles als konstruiert darzustellen, löst sie eben die bestimmte geschlechtliche Differenz in einer unbestimmten Differenz je verschiedener Individuen auf. Alle sind also irgendwie different. Man dürfe sich nur nicht mehr anschicken zu bestimmen, worin diese Differenz denn nun bestehe, weil sonst schon der Essentialismus und damit die Metaphysik lauert. Wenn nun aber die je verschiedene Einzigartigkeit der Individuen unbestimmt bleibt, löst sich Differenz und Identität auf. Das poststrukturalistische Plädoyer für die Differenz und Vielheit mündet letztlich vermöge seiner Unbestimmtheit und Beliebigkeit in einer indifferenten Gleichmacherei. Wie in Monty Pythons Das Leben des Brian schreit die Postmoderne, ihr seid doch alle Individuen. Die Antwort der vereinzelten Einzelnen lautet im Gleichklang des Chors, ja. Nun, Heinz-Jürgen Voss, ein bedeutender deutschsprachiger Fürsprecher Butlers, stimmt in diesem Chor der Ja-Sager zuweilen mit unfreiwilliger Realsatire ein, wenn er die biologische Geschlechtlichkeit mit empirischen Fakten ad absurdum führen möchte, indem er unter anderem mit feierlicher Seriosität behauptet, dass zum Beispiel die weibliche Menstruation ihre Entsprechung in geplatzten Hämorrhoiden von menschlich konstruierten Ärschen finde. In die Bredouille kommen solche schön geistigen Schöpfungen insofern, als jeder halbwegs bei Verstand ist, ohne jede Prophetie, ohne ein entferntes Wissen um die Komplexität seiner Körperlichkeit und Individualität zu haben, eindeutig bestimmen kann, dass Heinz-Jürgen Voss, ob mit oder ohne Hämorrhoiden, niemals erfahren wird, wie es sich anfühlt, wenn ein Kind in ihn heranwächst oder später einmal die Milch aus seinen Brustwarzen saugt. Woran mag das nur liegen? Poststrukturalisten wissen es jedenfalls nicht. Übertragen auf das Mensch-Tier-Verhältnis lässt sich also konstatieren, nur weil andere Tiere anders sind als Menschen, folgt daraus nicht, dass wir sie behandeln müssen, wie wir sie eben behandeln, nämlich bestialisch. Michel Foucault und Jacques Derrida haben sich zuweilen mit wohlwollender Geste zur kritischen Theorie geäußert und meinen Parallelen in ihrem Denken ausfindig zu machen, insbesondere mit Verweis auf eine Phrase der Dialektik der Aufklärung, in der es heißt, Aufklärung ist totalitär. Um es ein für alle Mal auf den Punkt zu bringen. Dialektik der Aufklärung, man beachte den Titel, geht es im Gegensatz zum Poststrukturalismus nicht darum, Aufklärung und Vernunft auf den Scheiterhaufen der Geschichte zu werfen, sondern Aufklärung durch Reflexion auf ihre regressiven Momente, durch Reflexion auf die Gefahr ihres Rückfalls in Mythologie und Barbarei erst noch zu verwirklichen. Der Poststrukturalismus ist der Rückfall der Aufklärung in Mythologie, möchte ich behaupten. Insofern muss er auch am Versuch einer Aufhebung der Metaphysik notwendig scheitern. Die Verwirklichung der Aufklärung geht nur über die Abschaffung der Herrschaft und Gewalt gegenüber Menschen und Tiere. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion, wenn ihr noch könnt.